Bon dia, good morning, hello. Guten Morgen, hallo. So now remember Denk daran. that the world does that. The world substitutes God for many other different gods. Dass die Welt Gott durch viele andere verschiedene Götter ersetzt. That's how the world lives. So lebt die Welt. And then they bow to these gods. Sie unterwirft sich diesen Göttern. But we as Christians, we don't do that. Wir als Christen tun das nicht. We only bow our knees before one God. Wir beugen unsere Knie nur vor dem einen Gott. Now, maybe it would be good for you Vielleicht wäre es gut für dich, to ask the Holy Spirit den Heiligen Geist zu bitten, to show you if there might be an idol in your life that you're not even aware of. dir zu zeigen, ob es sein könnte, dass es in deinem Leben Götzen gibt, die dir nicht einmal bewusst sind. You know, like I said, my ministry was my idol. I didn't even know that I was an idolater. Wie ich bereits sagte, war mein Dienst mein Götze. Ich wusste nicht einmal, dass ich ein Götzendiener war. Verse 4. 1. Petrus 4, Vers 4. They marvel that you no longer rush to join them in the excesses of their corrupt lifestyle, and so they vilify you. Sie wundern sich darüber, dass ihr nicht mehr mit ihnen in den Ausschweifungen ihres verdorbenen Lebensstils mitläuft, und so verleumden sie euch. You know, it's interesting that the Bible says they marvel that you don't do that. Es ist interessant, dass die Bibel sagt, sie wundern sich darüber, weil sie das nicht tun. And therefore they speak bad about you. That's what it means, vilify. Und deshalb reden sie schlecht über sie. Das bedeutet verleumden. Listen to me. This is the most normal thing. Das ist das Normalste der Welt. Of course, if we used to walk according to the ways of the world and now don't, they will think it's strange. Wenn wir früher nach den Regeln der Welt gelebt haben und es jetzt nicht mehr tun, werden Sie das natürlich seltsam finden. Think about this. Denk darüber nach. You have lived in a certain way with all of your friends. Du hast mit all deinen Freunden auf eine bestimmte Weise gelebt. For many years they saw that you were part of that group. That's what you all did. Viele Jahre lang haben sie das gesehen. Du warst Teil dieser Gruppe, so habt ihr euch alle verhalten. Now suddenly Jesus comes into your life. Plötzlich kommt Jesus in dein Leben. He transforms your life. He's your new Lord. Er verwandelt dein Leben. Er ist dein neuer Herr. And now all of a sudden you know that you can't live anymore the way you used to. You know the deep inside of your spirit. Und jetzt weißt du plötzlich, dass du nicht mehr so leben kannst, wie du es früher getan hast. Du weißt das tief in deinem Geist. And suddenly you say to them, guys, I'm not part of this anymore. Plötzlich sagst du zu ihnen, Leute, ich mach da nicht mehr mit. If you expect them to say, good job, wow, we really, really, really are just impressed with you. Erwartest du von ihnen, dass sie sagen, gute Sache, wow, wir sind wirklich, wirklich beeindruckt von dir. Why should they? It's their lifestyle. To them, it's normal. Warum sollten sie? Es ist ihr Lebensstil, für sie ist es normal. So we should not bow to that, neither should we defend ourselves. Wir sollten uns dem weder beugen, noch sollten wir uns verteidigen. We should understand that this is how it's supposed to be in the life of a Christian. Wir sollten erkennen, verstehen, dass es im Leben eines Christen so sein sollte. You know, I have experienced this in my life several times in a certain aspect. Das habe ich in meinem Leben schon mehrmals in gewisser Hinsicht erlebt. That there are two business partners. Da gibt es zwei Geschäftspartner. They're not Christians. Sie sind keine Christen. They've done business together for a long time. Sie haben lange Zeit zusammen Geschäfte gemacht. And they have not done it according to the way God wants it, but according to the way the world does it. Sie machen es nicht so, wie Gott es will, sondern so, wie die Welt es eben macht. You know, the business is not to serve God with, it's so that I can make myself wealthy. Das Geschäft ist nicht dazu da, um Gott zu dienen, sondern um sich damit zu bereichern. Then we lie a little bit here, we cheat a little bit there. Dann lügen Sie hier ein bisschen, betrügen dort ein wenig. Not such a big deal that I could go to prison for it, but enough that it's not according to the heart of God. Keine so große Sache, dass man dafür ins Gefängnis kommen könnte, aber genug, dass es nicht dem Herzen Gottes entspricht. Now one of this business partner becomes a Christian. Dann wird einer dieser Geschäftspartner Christ And now he says, und sagt jetzt, I can't do this anymore. ich kann das nicht mehr tun. My conscience doesn't allow this to me. Mein Gewissen erlaubt mir das nicht. How do you expect your business partner to applaud you? Erwartest du von deinem Geschäftspartner, dass er dir applaudiert? Together, you guys have done this for a long time. Ihr habt es doch zusammen auf diese Weise schon immer so gemacht. It's been normal and you were part of it. Es war normal und du warst ein Teil davon. But now what happened? Was ist jetzt anders? Now what happened is this. Jetzt ist Folgendes passiert. You are doing things in a different way and expecting him to understand it. Why should he? Du machst die Dinge auf eine andere Art und Weise und erwartest, dass er das versteht. Warum sollte er das? And this is exactly what Peter's talking about here. Genau darüber spricht Petrus hier. Now, you should understand that when they talk bad about you, it's normal. Erkenne, verstehe, dass es normal ist, wenn sie schlecht über dich reden. So, how are you supposed to act in a situation like this? Wie sollst du dich dann in einer solchen Situation verhalten? You know, I've seen this in business partners, but I've also seen this in marriages. Ich habe das schon bei Geschäftspartnern erlebt, aber auch in Ehen. I've helped counsel marriages where one gets saved and they used to live in certain areas that's very rotten. Ich habe Ehen beraten, in denen einer der Partner gerettet wurde, aber in bestimmten Bereichen lebten sie auf eine Art und Weise, die nicht in Ordnung war. And now one of the partners says, I'm sorry, I can't do this anymore. Und nun sagt dieser Partner, es tut mir leid, ich kann das nicht mehr tun. Now it causes friction. Nun kam es zu Reibereien. And the Bible tells us how we deal with this situation. Die Bibel sagt uns, wie wir mit diesen Situationen umgehen sollen. First of all, don't be surprised. Erstens, sei nicht überrascht. Don't expect them to applaud you for doing things differently when you yourself did them wrong all the time. Erwarte nicht, dass sie dir applaudieren, wenn du Dinge anders machst, die du selbst die ganze Zeit über falsch gemacht hast. I know if you now have to pay a price to act according to your conscience, you have to pay that price. Wenn du jetzt einen Preis dafür zahlen musst, weil du nach deinem Gewissen handelst, dann musst du diesen Preis auch zahlen. Remember the whole content? The whole context is that you might have to suffer when you do things right. Denk daran, dass der ganze Zusammenhang darin besteht, dass du eventuell leiden musst, wenn du die Dinge richtig tust. But Peter gives us another wonderful, wonderful, wonderful advice here. Aber Petrus gibt uns hier einen weiteren wunderbaren, großartigen Rat. Don't be like, oh my goodness, what are they doing? Denk dir nicht, ach du meine Güte, was machen sie denn da? Look at verse 5. Schau auf Vers 5. But one day they will have to give an account to the one who is destined to judge the living and the dead. Aber eines Tages werden sie vor dem Rechenschaft ablegen müssen, der bestimmt ist, die Lebenden und die Toten zu richten. I think there are two things from this statement for us to learn. Ich denke, wir können aus dieser Aussage zwei Dinge lernen. And we'll tackle them tomorrow. Morgen werden wir uns damit befassen.